scheint die Sonne, fertig gemacht. Wer weiß, ob sie morgen für uns auch noch lacht. Werft an die Motoren, schiebt Vollgas hinein, startet los, fliegen an, heute geht es zum Feind. An die Maschinen, Kamerad, da gibt es kein Zurück. Fern im Westen stehen dunkle Wolken, komm mit und sage nicht, komm mit. An die Maschinen, Kamerad, da gibt es kein Zurück. Fern im Westen stehen dunkle Wolken, komm mit und sage nicht, komm mit. Donnernmotoren, Gedanken allein. Denkt jeder noch schnell an die Lieben daheim. Dann kommt's, Kameraden, zum Sprung das Signal. Wir schweben zum Feind, zünden dort das Fanal. Schnell wird gelandet, Kamerad, da gibt es kein Zurück. Fern im Westen stehen dunkle Wolken, komm mit und sage nicht, komm mit. Schnell wird gelandet, Kamerad, da gibt es kein Zurück. Fern im Westen stehen dunkle Wolken, komm mit und sage nicht, komm mit. Klein unser Häuflein, wild unser Blut. Wir fürchten den Feind nicht und auch nicht den Tod. Wir wissen nur eines, wenn Deutschland in Not zu kämpfen, zu siegen, zu sterben den Tod. An die Gewehre, Kamerad, da gibt es kein Zurück. Fern im Westen stehen dunkle Wolken, komm mit und sage nicht, komm mit. An die Gewehre, Kamerad, da gibt es kein Zurück. Fern im Westen stehen dunkle Wolken, komm mit und sage nicht, komm mit.